Deutschlandfunk Musikjournal. Die zur Wahrheit wandern, wandern allein. Das hat Christian Morgenstern geschrieben. Aber diese Zeile könnte auch als Überschrift gelten für ein Werk, das lange vor Christian Morgenstern entstanden ist: Die Winterreise von Franz Schubert aus dem Jahr 1727. Bis heute fasziniert dieser große Liederzyklus die Menschen, regt zur Auseinandersetzung an mit den Themen dieses Zyklus, der Einsamkeit, der Todessehnsucht, aber auch der Hoffnung auf Erkenntnis. Am Theater Basel hat sich der Regisseur Christoph Loy mit der Winterreise beschäftigt und davon ausgehend eine Art Revue entwickelt. Darin kommen zwar Lieder aus der Winterreise vor, aber auch andere Werke von Franz Schubert werden mit einbezogen. Im Mittelpunkt dieses Abends steht die Mezzosopranistin Ann-Sophie von Otter, weshalb das Werk auch Passion für Mezzosopranstimme heißt. Elisabeth Richter hat die Premiere in Basel besucht. Dunkel ist der Raum, das Licht spärlich und fahl. Nur manchmal sieht man hinten durch eine Glaswand auf einen blätterlosen Baum in einer Winterlandschaft. 24 Stücke, Lieder, Instrumentalwerke und Texte hat Regisseur Christoph Loy für seinen Musiktheaterabend eine Winterreise ausgewählt. Genau in der Mitte erklingt das Lied Nachtstück nach einem Gedicht von Johann Meyerhofer. Die heilige Nacht, gemeint ist der Tod, wird besungen, der Schlaf, der von allem Kummer erlöst. Wird. Meyerhofer, der Dichter und Freund Schuberts, war tatsächlich todessehnsüchtig. Er setzte seinem Leben selbst ein Ende. Schubert war vermutlich nicht suizidal, doch eine tiefe Melancholie und Themen wie Sehnsucht oder Entfremdung durchziehen den Großteil seiner Lieder. Für Regisseur Christoph Loy ein Leitfaden bei der Auswahl der Lieder für seine Musiktheaterkreation über die wesentlichen Momente des Lebens, so die Ankündigung des Theaters Basel. Mich interessiert zum Beispiel das ganze Thema Einsamkeit, sich ausgeschlossen fühlen, dass das immer wieder kollidiert mit der großen Sehnsucht, auch geliebt zu werden. Der Titel Eine Winterreise suggeriert, dass es um Schuberts Liedzyklus Winterreise gehen würde. Doch daraus erklingen nur 6 Lieder. Christoph Loys inszenierte, persönliche Winterreise kann man von der Gesamtentwicklung der Stimmungslagen eigentlich eher mit der schönen Müllerin vergleichen. Dort gibt es zu Beginn ja noch Hoffnung für den verliebten Müllersburschen, die im Verlauf immer mehr nachlässt. Einige Musiken am Anfang bei Christoph Loy strahlen auch noch Lebensfreude aus. Zum Beispiel das Lied Liebesbotschaft, das Klavierstück Grätzer Galopp und Teile des Frühlingstraums aus der Winterreise. Ich glaube, dieses sich nicht in einer Welt aufgehoben zu fühlen und das mit sich selbst alleine auszumachen, oder eben doch in der Hoffnung, dass man das entweder in Gemeinschaft mit Freunden oder mit einem geliebten Menschen tun kann. Und wie auch diese Formen von Annäherungen immer wieder zum Scheitern verurteilt sind, das ist eigentlich die Reise in den seelischen Winter, die wir erzählen. Die Bühne von Herbert Murauer für diesen seelischen Winter ist ein brauner, holzvertäfelter Saal. Links steht der Hammerflügel, ein Klavier, wie es zur Schubert-Zeit gespielt wurde. An die hintere Wand wurden eine Menge Stühle geschoben und gestapelt. Der Saal könnte ein alter Tanzsaal sein, aber das Fest ist wohl lange verrauscht. Ann-Sophie von Otter, die Sängerin, die Erzählerin, man könnte sie als Schuberts Seele verstehen, hat meist einen viel zu großen Wintermantel an. Wie verloren verloren wirkt sie, schemenhaft läuft sie durch den Saal, versucht in Kontakt mit vier weiteren von Christoph Loy erfundenen Personen zu treten. Die zwei Frauen und Männer stehen für wichtige Menschen in Schuberts Leben. Es sind Tänzer, sie schleichen herum, sie umarmen sich, sie kämpfen, sie kauern sich einsam in Ecken, je nach Stimmung der Lieder. Wirkliche Begegnung scheint nicht möglich, Ablehnung, Scheu und Angst vermitteln sich. Es sind fast allegorische Figuren, die stehen für letztendlich, glaube ich, das, was Schubert alles selbst in sich empfunden hat. Also eigentlich kann man auch sagen, alle Figuren, die man sieht, sind auch Schubert. Einen der beiden jungen Männer nannte Christoph Loy Doppelgänger, nach Schuberts gleichnamigem Lied. Der andere soll Schuberts Freund Franz von Schober sein. Christoph Loy sieht in ihm einen Antipoden zu Schubert, jemand, zu dem der schüchterne Komponist aufgeblickt habe. Schober, der scheinbar problemlos und mit einem guten Selbstbewusstsein ausgeprägt war. Also diese Wunschprojektionsfigur, so ein Mann möchte ich eigentlich sein. Und dann natürlich gleichzeitig auch zu beschreiben, nein, so ein Mann möchte ich eigentlich gar nicht sein, weil ich liebe es auch viel mehr, dass ich so kompliziert bin. Von den beiden Frauenfiguren wirkt die eine zerbrechlich, bleich und kränklich, die andere kräftiger und lebensfreudiger. Wir wollen nicht nur diese Winterreise nehmen als eine zielgerichtete Reise Richtung Tod, sondern es müsste eigentlich auch viel mehr erzählen von dem Wunsch, freudvoll zu leben und den Moment zu genießen. Und deswegen gibt es so auch diese andere Frauenfigur, die viel mehr steht für etwas, wo jemand mit sich in eins lebt und Natur, Freude und den Moment zu bejahen im Zentrum steht. Anne-Sophie von Otter spielt die Hoffnungslosigkeit der Protagonistenrolle sehr eindrücklich. Sängerisch hat sie ihre Stärken besonders in den intimen Liedern, während man sich stimmlich in den Forte-Bereichen doch mehr Kraft gewünscht hätte. Getragen wurde der Abend musikalisch aber besonders von dem sensiblen Pianisten Christian Besaidenhout. Er holte aus dem Hammerflügel ein ungeheuer breites Farb- und Anschlagsspektrum heraus. Erstaunlich ist bei diesem im Ganzen anregenden Abend, dass Christoph Loy die aufbegehrend wütenden Facetten, die ja auch in Schuberts Musik stecken, so gut wie ausgeklammert hat. Dafür lässt er den Abend mit einer humoristischen Note enden, nämlich mit dem Epilog, den der Dichter Wilhelm Müller an den Schluss der schönen Müllerin setzte, den Schubert aber nicht vertont hat. Jeder solle doch aus den Versen seine eigenen Schlüsse ziehen, heißt es da. Und so hab ich denn nichts lieber hier zu tun, als euch zum Schluss zu wünschen, wohl zu ruhen. Gesprochene Worte als Kontrast und Entspannung zu den seelischen Abgründen dieser etwas anderen Winterreise.